Carsten Kramer war der Sohn des Hausmeisters. Eilfertig nahm er die Schale mit der Säure und dem Fleisch und trug sie hinaus. Randy und Turbo erinnerten sich daran, dass sie die Videokassetten noch nicht versteckt hatten. Erschrocken eilten sie in ihr Zimmer zurück. Und dann atmeten sie auf. Carsten schicken können, aber der kann ja nicht alles machen. Randy und Turbo gingen quer durch den Wald zum nächsten Dorf, um ein paar bunte Glühbirnen, Servietten und Knapperkram zu kaufen. Als sie sich dem Laden näherten, sahen sie die Honda davor stehen. Und dann nochmal runter. Hält an der erstbesten Tanksäule, wo die beiden Männer vom A-Team auf große Bewunderung stoßen.